Transparenz für die Ohren. Ja, dann begrüße ich euch herzlich zur, ich weiß immer noch nicht wie vielten Sitzung des Landesvorstands NRW heute am Valentinstag, den 14.02.2019 um 20.40 Uhr. Und wir sind mit fünf Vorstandsmitgliedern beschlussfähig und mache jetzt einfach nach der wunderbar vorbereiteten Tagesordnung von Ihnen weiter und frage, ob es Ergänzungswünsche zur Tagesordnung gibt. Ich höre bisher nichts, dann nehmen wir die so, wie sie vorbereitet ist. Einstimmig dafür, Dankeschön. Das Protokoll vom letzten Mal ist verlinkt und war auch schon umgeschickt worden. Vielen Dank an die Protokollersteller Marco und Isan. Isan ganz vor allen Dingen. Habt euch das angeguckt? Gibt es da Einwände, Ergänzungen? Keine, das hört man immer gerne. Dann ist das so angenommen. Vielen Dank. So, dann kommen wir zu den Berichten. Was haben, da gab es eine Wortmeldung? Oder, nee, das war die Termin. Sorry. Ja, hat's geklingelt. Dann kommen wir zu den Berichten der Vorstände. Ich habe noch nichts bei mir eingetragen. Das heißt aber nicht, dass ich nichts getan habe. Du hackst. Ja, ich komme auch. Ich hatte hier die Taste doppelt belegt. Das ist ein Drama. Achso, ich sehe gerade, auf der letzten LAVO-Sitzung war ich noch in Brüssel bei der Computer Privacy and Data Protection. Mein Gott, das ist schon wieder erst zwei Wochen her oder schon zwei Wochen her. Wahnsinn. Ja, ich schreibe noch, ich habe zwei, drei Veranstaltungen besucht als Pirat. Ich war letzten Samstag bei der Uni Essen, die wieder von ihrem Politseminar was Interessantes hatte zum Thema digitalisierte Demokratie und Twitter-Einfluss und so weiter. Und es ist anerkannt worden, dass ich der einzige Mensch mit politischem Background war, der da aufgeschlagen ist. Und das fanden die alle ganz gut. Und was habe ich noch gemacht? Ich trage die Sitzung oder die konkreten Events, die trage ich dann noch ein. Und ich habe mich mit der AG Technik unterhalten. Dazu später nochmal was. Dabei belasse ich es. Rückfragen machen wir gleich gesammelt. Oder wenn jetzt jemand dringend eine Rückfrage hat, vielleicht machen wir es gesammelt. Dann die nächste im Bund, bitte. Ja, hallo zusammen. Aufgrund von Krankheit auch nicht viel. Also Tickets bearbeitet, mehrere Mail-Korrespondenzen. Genau, mehr war gerade nicht drin. Und ich, ja, genau, das war's. Okay, gehen wir gnadenlos über zum zweiten Stellvertreter. Ja, hallo. Ich habe, weil ich beauftragt bin, die SG, also Servicegruppe EU, besucht. Ich habe sehr viel zu tun mit meinem KV und drumherum. Ich war ein bisschen im RT. Ich war auf den Sitzungen PolGF, AG-Event und habe ein bisschen BPT-Orga gemacht. Und noch ein paar Sachen, die ich nicht sagen darf. Muss ich leider sagen. Und ich muss Frank sagen, er hat eine ganze Menge getan, weil er hat, ich glaube, da kommen wir später noch zu, die Zuständigkeiten, EU-Wahl in NRW. Wer für wen? Ich glaube, da kommen wir später zu. Danke. Da bin ich gespannt. Helder, bitte. Was hast du selber gepostet? Bei mir ist nicht viel Neues dabei. Ich habe ja, Team PolGF-Sitzung zwei Stück gehabt, einmal jetzt diese Woche Dienstag und einmal letzte Woche Dienstag, da ist aber auch nicht viel bei rumgekommen. Ich habe aber von dieser Woche Dienstag ein paar Infos, die ich gleich noch unter Sonstiges mit dazu packe, die dazu aber später mehr. Okay, danke und weiter. Achso, der Bernd ist unterwegs, genau wie Ralf Dinge tun. Basti sehe ich nicht, von dem weiß ich nicht, wo er steckt, aber wird wahrscheinlich auch was machen. Christian, dann bist du dabei. Ja, schönen guten Abend. Also in den letzten Tagen konnte ich nicht so viel machen. Ich bin krankheitsbedingt ausgefallen und muss auch einen Dank an unser Vorstandsteam aussprechen, was mich auch erstmal gesund werden lassen hat und mich nicht belästigt hat, sondern wunderbar alleine klargekommen ist. Ja, und freue mich heute den ersten Tag wieder nach fast zwei Wochen online zu sein und euch begrüßen zu dürfen. Hallo. Gut, dann bedanke ich mich dafür. Gibt es Nachfragen zu dem Punkt, die gerade erwähnt worden sind? Gibt es keine? Und die Berichte zur Statistik, die werden dann eingetragen, wenn Ralf dazu kommt. Das macht er, glaube ich, immer zwischendurch. Die finden sich dann im Protokoll. Die Termine, was ansteht, da ist natürlich der BPT am 16. 17., der ein Europaparteitag wird, wo das Europaprogramm der Piraten verabschiedet werden wird. 16. 17. März, das ist also noch gut 4 Wochen. Deswegen ist auch morgen Abend die Deadline für Programmanträge, falls da jemand noch was hier in der Pipeline hat, das bitte berücksichtigen. Und bei der Gelegenheit vielleicht der Hinweis, auch hier im Landesverband wird es ja einen Parteitag geben, zu dem wieder Programmanträge verabschiedet werden können. Die können auch jetzt schon eingereicht werden. Da muss man nicht mehr so Hektik machen, wenn der Termin feststeht. Das Portal, um Anträge einzustellen, ist schon offen. Die Mailinglisten sind bereit, die Pads funktionieren, man kann sich verabreden. Das nochmal am Rande. Aber wie gesagt, für den BBT Europawahl ist morgen Mitternacht bzw. eine Minute vorher Deadline. Noch vorher, ebenfalls morgen, ist eine Anhörung im Landtag. Öffentlich, leider ohne Stream, weil nicht im Innenausschuss und weil das dann jemand beantragt hat. Trotzdem kann man hingehen. Da geht es um das Thema Wahlrecht, Kommunalwahlgesetz und zwar konkret um die Stichwahl, Bürgermeisterstichwahl. Ihr erinnert euch, Piraten NRW sind mit einer Aktion zusammen mit Mehr Demokratie, SPD und Grünen dabei, die Stichwahl zu behalten. CDU, FDP wollen die abschaffen. Das ist schon alles mal hin und her, schon mal abgeschafft worden, wieder eingesetzt worden und so weiter. Da gibt es einen Link, den setze ich da gleich rein und wo man sich nochmal über das Thema informieren kann. Und wie gesagt, morgen die Anhörung im Landtag wird sich sicherlich auch pressemäßig am Wochenende ein bisschen bemerkbar machen. Wer da Interesse hat, geht da gerne. Ich war so dreist, aus der Servicegruppe EU etwas reinzuschreiben, was Termine sind. BPT ist natürlich doppelt. Es werden beim BPT auch sehr viele Tschechen erwartet, übrigens, witzigerweise. Und wer das jetzt alles noch korrigieren möchte, bitte gerne. Ich habe das einfach nur Copy-Paste gemacht aus dem Protokoll von der SGEU. Bali, das ist toll, aber normalerweise tun wir da immer nur Termine rein, die auch relevant sind für NRW. Dann löschen wir das wieder und ich finde, gut, dann bleibt nur noch über Bundesparteitag und Kryptoparty in Paderborn. Genau, und der 26.3., der kann auch schon mal eingetragen werden. Der Tag der Demos gegen Artikel 13, wo wir noch diverse Orte hier auch in NRW brauchen, wo Demos veranstaltet werden. Das, denke ich, wird sich in den nächsten Tagen, wenn da Sachen beantragt werden, aber der 26.3. ist schon jetzt gesetzt. Pardon, Herr Frank, 23.3. Würde irgendwie Sinn machen, weil das ist ein Samstag. Ich weiß nicht, was ich hier mir gerade notiert habe. Aber danke, dass du aufgepasst hast. Aber dafür, da ja noch ganz viel Lärm für machen werden, wäre das auch sicherlich aufgefallen, dass das 3 Tage früher ist. Also 23.3. sprechen wir auch noch drüber. So, soweit die Termine im Moment. Haben wir welche vergessen? Sind welche zu ergänzen? Dann gerade nicht. Okay, kommen wir zum Lieblingsthema Webbrowser der letzten Sitzung. Ich habe keine Änderungen im Moment derzeit. Das ist schade, weil das läuft ja immer noch nicht so schön. Ne? Da sind immer noch Lücken. Wie sieht denn die Implementierung dieser Wiki-Funktion mit, dass da jetzt alle Kreise und VKVs sich selber eintragen können und so weiter? Wie ist denn da die Implementierung? Läuft das? Ja, also so wie es aussieht, kommen schon der eine oder andere kleine Kreis schon mal mit dazu, aber da sind wir noch dran. Also es ist noch nicht ganz im Fertigen. Ja, das wäre sehr schön. wenn das mal so einen Schub nehmen könnte, so Richtung Fertigstellung, weil das ist immer so ein Hindernis, wenn man halt jemanden ansprechen will in der Region und dann stimmen die Daten nicht. Das ist echt doof. Okay. Vielleicht haben wir da zum nächsten Mal einen Schritt weiter. Dann sind wir jetzt schon bei den Anträgen an den Landesvorstand. Ich habe eine Frage. Ja, sehe ich gerade. Sorry, bitte. Namen zusammen. Also ich habe den Link schon gesehen. Ich habe den auch aufgemacht. Da steht Krefeld 1, Neues 2. Das ist ein bisschen komisch. Da müsste ja dann nur Krefeld stehen. Dann hätte ich mich da eingetragen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil ich habe das andere Krefeld nicht gefunden. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Bei der Seite sind das alte Bundestagswahlkreise. Das ist aber jetzt nicht von uns aus so gegeben, das ist vom Bund aus, also inwiefern jetzt diese Seite zustande kommt, kann ich jetzt gar nicht sagen. Warum man da unbedingt die Bundeswahlkreise da als Umkreis genommen hat, weiß ich auch nicht so ganz, aber ich fände das auch ein bisschen komisch. Aber du kannst dich, glaube ich, gern bei Krefeld damit eintragen. Da sind die Meerbuscher, glaube ich, damit mit zufrieden, weil wenn die wären es ja dann auch, die dann mit in diesem gleichen Wahlkreis drin sind. Ich denke mal, das ist aber auch eine Idee, das Ganze etwas kleiner zu halten. Also jetzt mit größeren Kreisen zu arbeiten, da das dann auch weniger Leute bedeutet. Also das heißt, also, es können sich dann weniger Leute um mehrere Städte, um mehrere Gebiete dann kümmern. Ob das jetzt 1:1 genau der Wahlkreis entspricht, glaube ich, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Darum geht es jetzt da schon mal nicht. Aber es geht halt darum, dass man einen Ansprechpartner hat, der zumindest weiß, oder dem man zumindest, also mit dem man darüber reden kann, in der Region, was dann da jetzt passiert. Nur darum geht's. Also, wenn du dich eintragen magst, gerne. Andreas? Ja, vielleicht gleich dazu. Sandra, vielleicht magst du, wenn du Zeit hast, am Sonntag nach Meerbusch kommen, weil wir werden das Thema Europawahl dort auch ansprechen bei der KMV. Und in dem Zusammenhang noch die Bitte, die KMV, die ich im Chat eingetragen habe, noch mit ins Pad oder ins Protokoll reinzunehmen. Danke. Ich habe den Link auch noch auf die Wiki-Seite gemacht. Okay, das können wir als Terminhinweis gerne machen. Sandra, bitte. Nur kurz zu Andreas. Versprechen tue ich nicht. Ich versuche, ja? Das ist immer gut. Dann schon mal vielen Dank. Und ja, lassen wir das mal so im Raum stehen. Wir haben, glaube ich, gerade gemerkt, wo dann auch was klemmt. Ich werde da auch noch mal einen Blick drauf werfen. Mal gucken, wie wir dann vorwärts kommen mit dieser Geschichte, Wahlkreis und Orte. Okay, dann sind wir jetzt bei den Anträgen an den Landesvorstand. Da haben wir, steht jetzt hier der erste in der Liste, lese mal die Nummer vor, das ist die 313640, die Domain smartbürgerrecht.com übernehmen, steht im Raum, die ist extern angemietet worden und die steht jetzt zur Verlängerung an, ob der Landesverband die übernimmt und ich finde, das war unser Landtagswahl-Motto in 2017. Es ist eine .com-Adresse. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Und ich würde keinen Wert darauf legen, dass wir die irgendwie verlängern und übernehmen. Soweit mein Motto schon dazu. Gibt's? Also Andreas, bitte. Ja, ich fände es gut, wenn die Domain und die Seite, die dahinter liegt, bestehen bliebe, weil da sind jede Menge interessante Sachen drauf. Das ist zwar aus dem Wahlkampf alles noch, aber da sind sehr viele Sachen verlinkt, die halt eben auch noch von der Fraktion letztlich Rückblick und sowas sind. Und das fände ich schon schade, wenn das letztlich weg wäre, weil Wiki kann das nicht abbilden, was auf der Seite ist. Also ich glaube, ich stimme dem zu, weil da sind auch die schönen Darstellungen mit drauf, wer wie wo im Landtag abgestimmt hat. Das ist, glaube ich, doch auf der Seite. Ja, da ist noch eine Bilanz und sowas. Also ich fand das schon eine richtig klasse Sache, was da gemacht worden ist und ich finde es echt schade, wenn das weg wäre. Es ist so, dass die smartgerecht.com auf smartgerecht.nrw umleitet. Smartgerecht.nrw haben wir. Es geht hier um die smartgerecht.com. Ah, okay. Dann ist das vielleicht von mir ein Missverständnis. Ja. Ich hatte es genauso. Wenn die Sachen auf smartgerecht.nrw sind, dann brauchen wir die COM nicht. Ja, das kann man ganz einfach rausfinden, indem man die nämlich eintippt und sich das anguckt. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass wir die COM, dass wir darauf verzichten können. So, da wir eine Rückmeldung geben müssen an den Domain-Inhaber, dass er die auslaufen lassen kann, sollen wir das dann hier als Beschluss fassen? Ich würde mal sagen, ja. Ja, würde ich auch sagen, weil ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in dem Antrag gab es wohl schon einen Beschluss dazu, das zu übernehmen. Also müssen wir quasi noch einen Beschluss fassen, das Ganze wieder zurückzunehmen. Ach so, stimmt, genau, sorry. Da heißt es, ein früherer Vorstand hat sich dafür ausgesprochen, die Domain zu übernehmen. Ich habe dazu allerdings auch nichts gefunden im Tracker. Ich weiß nicht, wo das besprochen wurde. Ja, das ist doch blöd, weil hier jetzt nur Vorstände da sind, die nicht zu dem Vorstand zu der Zeit angehören. Gut, dann machen wir jetzt einen Beschluss daraus. Wie gesagt, wir haben die Seite, wenn man sich die jetzt anguckt, dieses smartgerecht.nrw. Wer möchte, kann da immer noch drauf gucken. Die .com, auf die sollten wir verzichten. Wer ist dafür, so zu verfahren? Fangen wir oben an. Oder dagegen, oder wer möchte sich enthalten? Entschuldigung. Bali? Ja, dafür. Die nicht zu erhalten. Ich bin auch Franks Meinung. Ne? Dafür. Ja, ja. Dafür. Gut, dann haben wir das so beschlossen und werden das an den Domaininhaber zurückmelden. So, dann kommen wir zum nächsten. Da sind Werbemittel beantragt worden für den 1. Mai. Finde ich sehr, sehr schön, dass so weit vorgeplant wird. Das lässt allen Beteiligten ausreichend Zeit, die Sachen zu bestellen, zu liefern, sich anzugucken und so weiter und so fort. Ich meine, das wäre schon, haben wir das nicht im Umlauf schon durch oder fehlt da noch eine Abstimmung? Es fehlte, glaube ich, eine. Ja gut, dann machen wir das jetzt eben nochmal. Das ist der Antrag 313696. Werbemittel für den 1. Mai, 117 Euro aus dem VKV-Budget. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wer möchte sie enthalten? Ja, dafür. Das ist das eine Schelte an die Leute, die nicht im Umlauf teilgenommen haben. Dafür. Dafür. Dafür. Und ebenfalls dafür, also ist das so beschlossen. So, das waren schon beide. Ja, sieht so aus. Okay. Ich meine, da wären auch noch Mitgliederanträge gewesen, aber die waren im Umlauf, glaube ich, durch. Ne? Dann kommen die nachher noch rein. Also den ich gesehen habe, der war noch nicht durch. Aber hatte da nicht weiter Zugriff drauf. Okay, dann gucken wir uns das nochmal an. Da gab es aber auf jeden Fall keine Bedenken. Das war alles okay. Gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, beim Punkt Sonstiges. Sonstiges ist wieder eine Menge, nämlich das Thema Mitfahrerzentrale. Da wollte ich halt mal darauf hinweisen, weil es gab ein paar Anfragen jetzt hier, wer von hier aus, also NRW ist ja ein Stückchen weg von Nürnberg, Mitfahrerzentrale zum BPT, Entschuldigung, wenn ich das gerade vergessen habe. Wäre schön, wenn sich da Menschen vernetzen würden. Es gibt noch relativ preiswerte Zugtickets für 35 bzw. 40 Euro hin und zurück, wenn man sich mit den Zeiten ein bisschen flexibel zeigt. Sandra, du möchtest... Also ich habe nur teure Tickets gefunden, über 220 Euro wegen Uhrzeiten. Ich würde auch gerne schon am Moment 16. und 17. am 15. fahren. Wer von euch fährt denn die A57 lang am 15.? Da sind auch die Zuhörer gemeint. Ja, ist jetzt hier, glaube ich, eine ziemlich kleine Gruppe. Ich habe ja schon mal den Hinweis geschickt mit Wuppertal, da hast du ja gesehen auf der Seite. Also hier ist auf jeden Fall die Mitfahrerzentrale verlinkt. Guckt da mal rein und wenn ihr was anzubieten habt, schreibt das da rein. Und wie gesagt, was den Zug angeht, weiß nicht, ich habe jetzt zwar vorgestern letztes Mal geguckt, aber da geht's auf jeden Fall, wenn man abends am Sonntag wieder wegfährt, so gegen 9 Uhr oder so, dann geht das auch immer noch für 20 Euro. Siehste, ich kenne mich zu wenig im Internet aus, um die richtigen Dinge zu finden. Da bräuchte ich eigentlich auch mehr Hilfe. Die hole ich mir dann vielleicht bei meinem Ehemann. Ich versuche das mal so. Du kriegst, weil ich letztens am Bahnhof was kaufen musste, aus Gründen, du kriegst die Auskünfte auch am Bahnhof und das kostet keine extra Buchungsgebühr. Merci. Gut, ja, Link ist da, vielen Dank und guckt mal, ob ihr da was anbieten könnt. Ich habe mich übrigens tatsächlich entschlossen, mit dem Zug zu fahren und ja, auch mit so einem recht preiswerten Ticket. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Stichwahl. Da habe ich jetzt natürlich eben schon eine Menge gesagt, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Hol mal gerade den Link, da sind nur noch um Stunden handeln. So, also da ist nochmal die Seite Stichwahl NRW, die von der gemeinsamen Aktion erzählt. Und der zweite Link ist, das sind die schriftlichen Stellungnahmen, über die morgen im Landtag bei der Anhörung gesprochen wird. Die Anhörung fängt übrigens um 15 Uhr an im Landtag. Vielleicht für den einen oder anderen, der dann schon im Wochenende ist, eine Möglichkeit hat, mal sowas anzugucken. Wie das weitergeht, ist da, wir werden nochmal mit mehr Demokratie sprechen. Die Sachverständigen, also es sind viele gegen diese Änderung bei der Stichwahl, die wollen das so belassen. Wir werden in den nächsten Wochen dazu nochmal was zusammen machen. Nach so einer Anhörung gibt es immer eine Zeit von ungefähr 4 Wochen oder so, die es braucht, bis das Protokoll fertig ist. Und dann wird das nochmal Thema im Landtag und das ist dann nochmal eine Möglichkeit, das halt auch über Presse oder so ein bisschen publik zu machen, das Thema. Ansonsten ist es ist ja relativ sperrig, weil Wahlrecht und so und betrifft die Kommunen. Aber ein Urthema von uns, was halt das Thema Wahlgerechtigkeit und Bürgerbeteiligung angeht. Und ich glaube, das ist ganz gut und wichtig, dass wir als Partner bei der Aktion dabei sind. Ich möchte darauf hinweisen, im Anschluss unserer Vorstandssitzung und nach der nicht öffentlichen würde ich darüber gerne diskutieren, weil wir haben no chance. So sieht's aus. Wir haben no chance? Das machen wir später. Hat jetzt in der Vorstandssitzung nichts zu suchen, aber nach den Berichten, die ich gelesen habe, sieht es nicht gut aus, dass das durchgeht, dass eine Stichwahl abgewählt wird. Ja, das ist relativ einfach. Da kann man jetzt auch in einem Satz sagen, das ist reingebracht von CDU und FDP. Die haben die Mehrheit. Und wenn das jetzt alle Experten, die nicht von CDU, FDP reingesetzt worden sind, sind dagegen. Und alle neutralen Experten sind auch dagegen, die abzuschaffen. Aber CDU, FDP wird sich keine Blöße geben. Das heißt, sie werden das Ding durchsetzen, weil sie die Mehrheit haben, ob das Sinn macht oder nicht. So ist im Moment der Stand. Ein gesichtswahrendes Zurücknehmen des Antrags ist im Moment nicht erkennbar. Gut ist das deswegen noch lange nicht. Aber es wird drüber geredet. Und dann gucken wir nach der Sitzung. Reden wir da noch ein paar Sachen zu. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das Thema Wahlkampfkoordination Europawahl 2019. Und da wird es langsam ein bisschen eng. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier noch keinen offiziellen Koordinator haben. Ich danke zwar auch dir, Balli, du hast dich bereit erklärt, wenn ich das richtig sehe, hier was zu tun aus dem Vorstand raus. Das ist auch gut, aber du hast auch eine Menge andere Sachen noch. Würde mich freuen, wenn du noch jemanden an der Seite hättest. Wir sind zwei, wenn ich antworten darf, und ich habe was getan. Dass du jetzt die Wahlkreise rausgeholt hast, okay. Ich habe vorhin die Termine oben gepostet, die ich ja hier nicht machen durfte. Und Wahlkampfkoordination geht einfach darum, also ich möchte nicht jeden Kreis selber anrufen wollen, wer denn jetzt da zur Verfügung steht, sondern in der von dir gelinkten Wiki-Seite sich einzutragen. Und die Leute können wir erreichen und die Nachbarkreise erreichen wir auch. Also wir werden was tun, aber wir haben ja auch noch einen anderen Punkt später bezüglich Kostenplakate. In einer nicht öffentlichen Sitzung. So. Ja, ich möchte jetzt hier mal in die Zuschauerrunde fragen, wie denn da die Pläne sind, sich an der Europawahl, an lokalen Wahlkampfaktivitäten sich zu beteiligen oder die vielleicht zu initiieren. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Menschen sind, die das konkret vorhaben oder die mitmachen würden. Vielleicht mag mal jemand was erzählen. Andreas, bitte. Ja, wenn ich schon der Einzige irgendwie neben der Sandra bin. Also ich möchte was machen. Ich denke, wir haben mit Patrick jemanden, der die 1% schaffen kann. Die ersten, ich sag mal, Daten, die man da gesehen hat, wo die kleinen Parteien bei waren, sahen nicht schlecht aus. Ich hatte gestern Abend beim Stammtisch in Meerbusch das Thema kurz angesprochen und ich glaube, dass wir da zumindest hier in Meerbusch ein bisschen was auf die Kette bekommen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir bei der KMV noch den einen oder anderen motivieren können, sich zu beteiligen, und wir werden da sicherlich drüber sprechen, wie wir das angehen wollen, was wir tun wollen. Und werden dann auch mit Finanzanträgen hier bei einer der nächsten Sitzungen aufschlagen. Ja, immer gerne. Danke schon mal dafür. Also ich denke mal grundsätzlich, Sandra, ich habe dich gesehen gleich. Ich denke mal grundsätzlich, natürlich werden wir in der Europawahl nicht dadurch gewinnen, dass wir überall Infostände haben und vor Ort überall präsent sind, was wir nicht schaffen werden, was wir aber auch nicht brauchen. Aber es kommt dann auf die Mischung an. Das heißt, wenn sich irgendwo Gruppen zusammenfinden, lokal was auf die Beine stellen, gucken, dass sie da einen Pressekontakt kriegen und darüber geschrieben wird, was man dann wieder online verbreiten kann, plus das Online-Campaigning ganz groß, natürlich Artikel 13 und was dann halt alles noch kommt. Datenschutz ist auch noch einiges in petto. Ich denke, da haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, über eine größere, in einer größeren Gruppe von potenziellen Wählern wahrgenommen zu werden und Chancen, dass die das Kreuz dann auch bei uns machen. Also eine Mischung lokale Sichtbarkeit plus Online plus Presse wird das mit den 0,6%, glaube ich, schon bringen. Sandra, bitte. Also ich biete euch den 1. Mai an, da brauche ich allerdings dann zu 80% auch Unterstützung. Ich werde morgen hier den Deutschen Gewerkschaftsbund anschreiben, damit wir unseren Platz bekommen, weil letztes Jahr ist das ausgefallen. Vorletztes Jahr haben mich die Duisburger unterstützt. Die haben selber genug Stress, deshalb die Anfrage an euch. Ich habe heute was über Anträge und Anfragen gelernt. Die Anfrage an euch ist, wer würde mich am 1. Mai in Krefeld beim 1. Mai-Fest unterstützen? Das heißt, wir müssen einen Infostand gestalten Richtung Europawahl, wäre natürlich toll. Und wir könnten auch mit dem Umzug mitziehen und unsere Piratenflaggen ziehen. Des Weiteren biete ich an, im Umkreis von 20 Kilometern Infostände zu unterstützen. Das war's aus Krefeld und von mir. Ja, das hört sich toll an, danke. Bringt mich auf den Gedanken, dass wir uns auch Gedanken machen, wie wir denn eine Koordination hinkriegen mit der Übersichtlichkeit, wann wo ein Infostand ist, sprich unseren NRW-Kalender, wo wir ja sowieso Dinge eintragen müssen, damit wir versichert sind. Da müssen wir uns mal drum kümmern, dass der auch richtig funktioniert und gut verlinkt ist. Wer meldet sich da als Umsetzungsbeauftragter aus dem Vorstand? Betrifft das Thema Wiki? Also der Kalender, der tut's. Der ist da. Wo ist der Link? Kannst du den jetzt gleich reinsetzen? Ich weiß nicht, ist jetzt gar nicht mit. Den Kalender gibt's. Er wird funktionieren. Die direkte Anfrage auf Unterstützung in der Umgebung kann ich dir nicht geben, weil, also auch wir sind am 1. Mai unterwegs und ich glaube auch Christian in Duisburg und Elder in Bochum und ach, weiß der Geier was. Wie sind denn deine Vernetzungen in der Umgebung oder welche Unterstützung möchtest du? Dazu wollte ich gerade noch was sagen. 1. Mai ist natürlich so ein Tag, wo jeder vor Ort was macht, der dazu Möglichkeiten hat und Kontakte hat. Das ist immer schwierig, sich da dann die Power gegenseitig abzugeben oder abzujagen. Insofern, Sandra, was du gerade gesagt hast, bitte guck doch auf jeden Fall mal, wobei ich sehe sie gar nicht. Ich bin gerade rausgefallen. Ja, sie scheint gerade irgendwie rausgefallen zu sein. Okay, schade. muss man einen anderen Weg finden, sie nochmal zu kontakten, weil das wäre auf jeden Fall sinnvoll, natürlich beim DGB, so wie sie sagte, nachzufragen und erstmal gucken, ob die ihre Veranstaltung machen und sich dann den Tisch zu sichern. Auch für die anderen, die hier mithören in ihren Örtlichkeiten nachhören, 1. Mai, klassisches DGB. Thema, in vielen Städten werden halt Veranstaltungen gemacht und da sind Mitstreiter immer gerne gesehen. Piraten in Düsseldorf waren auch immer dabei. Ich gehe mal davon aus, das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Ja, alternativ, in Recklinghausen ist die Eröffnung der Ruhrfestspiele, sprich da sind zehntausende Menschen, die mit Säbeln versorgt werden wollen und letztes Jahr mussten wir das zu zweit rocken, wäre auch schön, Unterstützung zu bekommen. Also ich glaube, jeder wird da auf der Straße sein, hoffe ich, jeder Pirat. Genau, und für diese Geschichten haben wir auch unsere NRW-Mailingliste, die immer gerne gesehen ist, um Informationen, um Mitstreiter zu verteilen und Mitstreiter zu suchen. Und da hören immer noch einige zu und zu warten auf Meldungen, die darüber kommen. Okay. So, und das mit dem Veranstaltungskalender, das war ein Test, weil der Link steht natürlich unten. Den hätten wir jetzt nur 10 cm weiter hochschieben müssen. Ja, das ist auch schon passiert. Ja, aber nicht sofort. Okay, so, dann der Hinweis mit dem Wahlkreiskalender, mit der Wiki-Seite Wahlkreise, das ist angekommen. Ne? Da stehen auch schon ein paar Kontakte, erfreulicherweise auch das NRW. Stehen da schon drin. Und wenn da noch ein paar dazukommen, wäre das hilfreich. Das hilft auf jeden Fall auch denen, die bundesweit koordinieren. Die haben dann auch Ansprechpartner, wenn sie neues Material haben oder was auch immer. Es geht immer darum, die Menschen zu erreichen, die halt was tun vor Ort. Und deswegen wäre es wirklich sehr sinnvoll, sich da einzutragen für seinen Bereich. Und dann wird man sehen, wer angesprochen wird. Und kann dann halt entsprechend sich lokal seine Leute wieder suchen, um die Infos weiterzuverteilen. So, damit verlassen wir dann den Punkt Wahlkampfkoordination. Da werde ich übrigens demnächst gucken, dass wir auch noch Infos dann aus dieser Wahlkampfgruppe hier über die NRW-Liste verteilen, weil es ja auch nicht jeder da angemeldet ist in der Mailingliste. Dass hier mehr Menschen mitkriegen, dass da eine Menge passiert, was den Wahlkampf angeht. Okay, jetzt kommt Info rund um die Grundschule. Hilda, dein Punkt? Ja, also ich habe das jetzt mit eingetragen, weil es jetzt Dinge sind, die wir jetzt im Team PolGF beides besprochen haben und auch in einigen anderen Bundesländern auch ziemlich für Unmut stößt. Hier geht es jetzt in erster Linie um Zweiteres. Ersteres ist jetzt schon oft genug durch die Presse gegangen, durch einen Vorstoß, den der NRW-Integrationsrat da mal genannt hat, und zwar die Abkehr des Englischunterrichts in Grundschulen hin zu anderen Sprachen. Da würde ich gerne auch eine Diskussion hier auch landesweit mal dazu führen, wie wir als Piraten dazu stehen würden und was wir uns da denken könnten. Wir sind ja schon bekannt, dass wir in Sachen Bildung ja auch schon einiges Innovatives mit reingebracht haben. Das würde ich mir für dort auch nochmal wünschen. Ähnlich auch die Diskussion um den Stichtag zur Einschulung, der ja auch laut einer Essener Petition vorgezogen werden soll. Da gibt es auch großes Für und Wider und auch große Diskussionen innerhalb des Landes, wo ich mir denken kann, da könnten wir bestimmt auch punkten, wenn wir da auch mit der Position nach vorne gehen könnten. Also würde ich dahingehend ein bisschen werben, tatsächlich, dass sich einige wieder finden, die im Bereich Bildung auch schon vorher schon mal unterwegs waren, vielleicht sich jetzt nochmal wieder zusammenfinden und da auch nochmal eine tolle Position dafür erarbeiten könnten. Ja, das fürs Erste. Ja, da würde ich anregen, auch das über die NRW-Mailingliste und die AK-Bildung, die es ja auch noch gibt, zu verbreiten. So geschrieben, dass du halt Rückmeldungen, Aktivitäten, um Diskussionen dazu bittest und dann gucken, was passiert. Vielleicht im Forum dazu was vorbereiten? Ja, klar. Ja, dann sind wir da gespannt. Und wenn ich das so weit sehe, sind wir jetzt am Ende der Tagesordnung angelangt. Weitere Fragen der Zuhörer sehe ich gerade nicht. Guten Abend. Doch, da hätte ich es jetzt nicht gesagt. Ja, bitte. Eigentlich keine Frage zu dem Thema, sondern ich würde gleich noch kurz mit euch was im nicht öffentlichen Teil bekakeln. Da gibst du einen Hinweis? Piratenbüro. Und dann gucken wir das gleich mal. Alles klar. Gut, sonst sind wir soweit durch. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch beteiligt habt und dass ihr da wart, auch in die Sitzung, wie wir eingangs festgestellt haben, leider aus technischen Gründen nicht angekündigt war oder nicht die Einladung nicht rumgeschickt wurde, dass sie stattfindet, war aber bekannt, hatten wir in der letzten Sitzung schon beschlossen, genauso wie wir jetzt natürlich den Termin der nächsten Sitzung hier bekannt geben. Das ist der 28.02. um 20.30 Uhr, das heißt in 2 Wochen von heute an. Und bedanke mich für das Protokoll und bedanke mich beim Meistvorstand, dass ihr da wart, und schließe damit die Sitzung um 21.29 Uhr. Dankeschön. Und danke, Isan, fürs Protokollieren. Gerne. Euch noch einen schönen Abend. Dito. Genau, danke, hatte ich auch schon gesagt. Und könnt ihr jetzt die Aufzeichnung stoppen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.